Erster ein weiser Sohn hört auf die Erziehung seines Vaters, aber ein Spötter hört nicht auf Kritik. Zweiter ein Mensch bekommt Gutes durch seine Worte, aber untreue Menschen wollen Gewalt. Dritter wer vorsichtig spricht, schützt sein Leben, aber wer unüberlegt redet, riskiert seinen Untergang. Vierter ein fauler Mensch wünscht sich viel, aber er bekommt nichts, während ein fleißiger Mensch reichlich belohnt wird. Fünfter ein gerechter Mensch hasst Lügen, aber ein gottloser Mensch handelt schamlos und bringt sich in Verruf. Sechste Gerechtigkeit schützt Menschen, die ehrlich leben, aber Gottlosigkeit führt Sünder ins Verderben. Siebter manche Menschen tun so, als wären sie reich, obwohl sie nichts haben, während andere arm erscheinen, aber viel Besitz haben. Achter Reichtum kann das Leben eines Menschen retten, weil er damit Lösegeld zahlen kann, aber ein armer Mensch wird nicht bedroht. Neunter das Leben der Gerechten ist hell und voller Freude, aber das Glück der Gottlosen verschwindet. Zehnter Stolz führt nur zu Streit, aber wer sich beraten lässt, zeigt Weisheit. Elfter schnell erworbenes Vermögen schwindet oft, aber wer langsam und fleißig sammelt, wird mehr besitzen. Zwölfter wenn man lange auf etwas warten muss, wird das Herz traurig, aber ein erfüllter Wunsch ist wie ein Baum des Lebens. 13. Wer eine Anweisung missachtet, muss die Folgen tragen, aber wer das Gebot respektiert, wird belohnt. 14. Die Lehre eines weisen Menschen ist wie eine Quelle des Lebens, damit man den Gefahren des Todes entgeht. 15. Gutes Verständnis bringt Ansehen, aber der Weg der Untreuen führt sie ins Verderben. 16. Ein kluger Mensch handelt immer mit Wissen, aber ein Narr zeigt nur seine Dummheit. 17. Ein schlechter Bote verursacht Unglück, aber ein treuer Bote bringt Hilfe und Frieden. 18. Wer Erziehung ablehnt, wird arm und beschämt, aber wer auf Ermahnung hört, wird geehrt. 19. Ein erfüllter Wunsch ist sehr angenehm, aber für Narren ist es schrecklich, das Böse zu meiden. 20. Wenn du mit weisen Menschen zusammen bist, wirst du selbst weise, aber wer mit Narren verkehrt, wird Schaden nehmen. 21. Unglück verfolgt die Sünder, aber die Gerechten erfahren Glück. 22. Ein guter Mensch hinterlässt seinen Enkeln ein Erbe, aber das Vermögen des Sünders wird für die Gerechten aufbewahrt. 23. Das Land der Armen kann viel Nahrung hervorbringen, aber manche Menschen verlieren alles durch Ungerechtigkeit. 24. Wer seinen Sohn nicht erzieht, zeigt, dass er ihn nicht liebt, aber wer seinen Sohn liebt, erzieht ihn sorgfältig. 25. Ein gerechter Mensch hat genug zu essen, bis er satt ist, aber die Gottlosen leiden Hunger.